1 Live. 4. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und 3 Stunden Musik, in denen ich unter anderem vorhabe, zunächst hier etwas mit chilligen Tracks zu beginnen. Dann aber möchte ich dich und euch einladen, mit mir aufs gewissermaßen dünne Eis zu gehen, auf dem Vulkan zu tanzen. Es gibt aus meiner Sicht sehr spannende, wackelige, ins Extrem gehende Tracks, unter anderem von neuen Produzenten wie zum Beispiel Elvis 1990 oder auch dem Amerikaner Monopoly. Dazu aufregenden neuen Deutschrap aus Berlin von der Xberg Dirty Six Crew. Wir gehen aber heute auch zurück bis Ice Cube, Too Strong aus Dortmund, vieles, vieles mehr. Aus ganz bestimmten Gründen geht's hier mal los mit einem älteren Titel aus den 90er Jahren, T-Power und dem Mutant Jazz. We'll be right back.

1 Live 4, wie eben schon bei T-Power gehört, mit seinem Mutant Jazz aus dem Jahre 1995, klammert, wenn man so will, auch hier ein wunderschönes, hübsches, aber sehr einfach geratenes Bläserthema, wenn man so will, den Track von Silky, den wir hier hören. Concrete Jungle ist ein stellvertretender Titel für das ganze Album von Silky, das für mich ein absolutes Highlight ist, wenn ich auf dieses Jahr versuche, einfach mal aus der Hüfte zurückzublicken. Man kann sich hier auf die wunderschönste Art und Weise vom ersten bis zum letzten Ton reinfallen lassen. Das ist atmosphärischer, ambienter Dubstep, der immer mal wieder sehr geschickt und interessant in elektronische Musik drängt. City Limits Volume 1 heißt das Album von Silky, der nun schon seit vielen Jahren dabei ist, der auch zur Antisocial Entertainment Crew gehört, einer Gruppe von DJs, Produzenten, der mit Scuba viel gemacht hat auf seinem Label und dieses Album hier auf dem Deep Medi Label veröffentlicht von Mala. Hier im Hintergrund und gleich in wenigen Sekunden Vordergrund, das ist aus St. Petersburg, Blaster mit Black Muscatel. We'll be right back. 1Live4, wir schauen mal ganz kurz auf die Straße. Einiges los noch. Welcome to wherever you are, also willkommen, wo immer ihr auch gerade seid. Nehmt es ruhig als zusätzliche, als zweite Begrüßung oder aber auch als Titel der neuen EP von Falco Brocksieper. 3 Tracks, von denen ich diesen wunderschönen, der mit wenigen überschaubaren Sounds, aber wirklich zu tollen Ergebnissen kommt, gerade gespielt habe. Nevermind heißt dieser Titel aus Welcome to wherever you are von Falco Brocksieper. Ich hatte in den letzten Wochen mehrfach ein wunderschönes Hausstück aus England gespielt von Dark Knight, das aber im Grunde bei aller Schönheit nicht wirklich das ausmacht, wofür der Produzent Dark Knight eigentlich steht. Das nämlich sind Titel, in denen sich so Einflüsse aus Garage, Dubstep und sehr perkussivem Funky House mischen. Manchmal schießen auch einige Melodien, Synthesizer quer. Man darf hier also durchaus auch den ein oder anderen Wonky-Einfluss mit einfließen lassen. Aber die Tracks sind insgesamt schön durchzuhören, sehr rhythmisch. 2 möchte ich heute mal anbieten, beide neu erschienen. Dark Knight, zunächst mit dem Titel I Know. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4. Gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu dem Berliner Daniel Haxmann, den wir hier mit einem neuen bzw. mit einem remixten Titel gerade gehört haben. Yes. Yes. Wir sind hier bei 1Live4. Wir hörten zwei Titel von dem englischen Producer Dark Knight, beide aktuell, I Know und Dancing Crows, die tanzenden Krähen. Dann kam Daniel Haxmann, den man mit Fug und Recht und ohne Übertreibung so etwas bezeichnen kann wie den deutschen Messias in Sachen Beilefunk. Einmal ist Daniel viel gebuchter DJ, dann ist er Produzent, er hat auch ein Label, Man Records, und als Produzent hat er im Sommer dieses Jahres die Gostoso EP veröffentlicht, deren Tracks er jetzt guten Freunden, mit denen er weitgehend in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet hat, zum Remixen in die Hand gibt. Darunter auch der brasilianische Ex-Punk, wenn ich das richtig mal gelesen und behalten habe, entsprechend Edu K., der den eben gehörten Titel remixt hat, in dem stimmlich ein 6-jähriger MC vorkommt, nämlich MC Miltinho, beziehungsweise vorkam. Und der Remix von Edu K. führte uns gewissermaßen in den Nordosten Brasiliens, wo man den sogenannten Forró tanzt, zu einem unter anderem akkordeonartigen Instrument. Ich habe das dann doch mal nachgelesen, weil es mich neugierig machte. Dieses Instrument, das klang auch in dem Titel zum Ende hindurch, ist die Sanfona. Und dann habe ich extra noch in meinem Musiklexikon, das ich habe, nachgeschlagen, weil ich wissen wollte, was Forró heißt. Das ist, wie gesagt, ein recht einfacher, volkstümlicher Tanz. Und dieses Wort Forró, mit Doppel-R geschrieben, finde ich sehr interessant, kommt angeblich aus Amerika zu Zeiten, wo englische Gleisarbeiter dort die entsprechenden Gleise gelegt und gebaut haben. Und abends, was wollten sie schon tun? Tanzen und trinken natürlich bis zur Besinnungslosigkeit. Und diese Partys, an denen jeder teilnehmen konnte oder sollte, die nannte man dann im Kürzel For All, also für alle. Und angeblich ist aus diesem For All dann Forró geworden. Im Wikipedia steht dann noch eine zweite Erläuterung, die habe ich jetzt im Moment wieder vergessen. Aber wie gesagt, mein Lexikon geht auf diese Deutung hinaus. Forró. Der zuletzt gehörte Titel stammt von dem dreiköpfigen amerikanischen Band Lemonade, die jetzt den Titel Big Weekend veröffentlicht hat. Den habe ich auch gerade gespielt, der so ein bisschen daherkommt wie Kuhglocken Disco Wave der Marke LCD Sound System. Im nächsten Monat soll von Lemonade ein ganzes, das Debütalbum dann erscheinen. Und wie man hört, soll das stilistisch ganz schön in die Breite gehen. Die drei leben derzeit in Brooklyn. Da sollen auch Dubstep und sonstige sehr bassgeladene Styles vorkommen. Remixed worden ist der eben gehörte Titel Big Weekend, den ich im Original gespielt habe, unter anderem von einem Typen aus London, von dem im Moment, soweit ich das verfolgen kann, in diversen Blogs und sonst wo viel die Rede ist. Sein Name ist Elvis, guter Name schon mal, Elvis 1990, also Elvis 1990, möglicherweise sein Geburtsdatum. Und das, was er auf einer EP anzettelt, die ich jetzt an Land ziehen konnte, das sind wirklich Bastard-Tracks, das ist unfassbar. Das geht in der Tat von Dubstep-artigen Einflüssen über Elektro hin zu einer galaktischen Querschießerei, die einen am Ende sogar noch an die Prinzipien des französischen Ed-Banger-Labels erinnern könnte. Ich spiele mal einen von insgesamt 4 Tracks, die diese EP umfasst, nämlich den Apple Bass, also den Apfelbass. Hier ist Elvis 1990. The image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, the image, Mit Benjamin Paris um 23 Uhr. Jung stellt sich hinter Bundeswehr. Union spricht sich eindeutig für Schwarz-Gelb aus und das Wetter, viele Wolken, etwas Sonne. Verteidigungsminister Jung hat den Luftangriff in Afghanistan am Freitag noch einmal verteidigt. Er sprach von einer eindeutigen Bedrohungslage für die Bundeswehrsoldaten, nachdem die Taliban die beiden Tanklaster gestohlen hatten. Der dann von Deutschland angeforderte Luftangriff sei eine Gefahrenabwehr gewesen. Der Angriff mit vielen Toten beschäftigt jetzt auch den Bundestag. Die Linken haben eine Aktuelle Stunde beantragt. Die Grünen forderten eine Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel. Die Union ist mit einem eindeutigen Bekenntnis zur FDP in die Schlussphase des Wahlkampfes gestartet. In Düsseldorf sprach die gesamte Parteiführung von CDU und CSU. Dabei wurde der Ton gegen die SPD verschärft und die eigenen Erfolge herausgestellt. Aus Düsseldorf Heide Rasche. Die CDU geht mit großem Selbstbewusstsein in die heiße Phase des Wahlkampfs. Wir haben die Kraft, heißt der aktuelle Slogan. Und da soll auch keine Kritik die Harmonie trüben. CSU-Chef Seehofer, sonst immer für markige Aussagen gut, hielt ausführliche Lobreden auf die CDU-CSU-Ministerriege, fand an keinem einen Fehler. Und auch Angela Merkel machte klar, dass sie dafür kämpfen will, dass im nächsten Bundestag Schwarz-Gelb stärker sein wird als Rot-Grün. Das Land brauche eine Regierung aus Union und FDP. Die israelische Regierung hat den umstrittenen Siedlungsplänen von Ministerpräsident Netanyahu zugestimmt. Diese sehen vor, dass vor einem vollständigen Baustopp im Westjordanland noch hunderte Baugenehmigungen erteilt werden. Die EU und die USA hatten die Pläne kritisiert. Die Europäische Union fordert einen kompletten Baustopp jüdischer Siedlungen, um die Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern wieder in Gang zu bringen. England hat nach 25 Jahren erstmals wieder das Finale in einer Frauenfußball-EM erreicht. Die Britinnen bezwangen im Halbfinale in Finnland den EM-Neuling Niederlande mit 2:1 nach Verlängerung. Im Endspiel am kommenden Donnerstag in Helsinki treffen sie auf Titelverteidiger Deutschland oder Norwegen. Diese beiden Teams bestreiten ihr Halbfinale morgen Abend. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht ist bewölkt und trocken, dazu sinken die Werte auf 13 bis 7 Grad. Morgen gibt es dann nochmal Wolken, die Sonne schafft es aber auch immer wieder mal durch. Dazu steigen die Temperaturen etwas mehr, Rheine und Remscheid 21, Iserlohn bis 23 Grad. Am Dienstag dann viel Sonne und bis zu 28 Grad. Stauschau. Mit einer Meldung von der A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West an einer Baustelle 2 Kilometer Stau. Okay, bevor ich weitermache, hier noch zwei, drei Sätze. Zunächst Felix, der Housekid, haben wir zuvor eben noch gehört mit We All Wanna Be Prince. Es gab früher, Ladies and Gentlemen, im Theater eine Form der Aufführung, die heute vielleicht kaum noch geläufig ist und auch, soweit mir bekannt, kaum praktiziert wird. Wir kennen Theater als etwas, was von Schauspielern auf einer fest umrandeten Bühne dargeboten wird und wir das Publikum schauen und hören, gebannt zugreifen, aber nicht ein. Ich glaube, es war im Mittelalter, da kam insbesondere aus Italien eine Form von Straßentheater, Wagentheater sollte man besser sagen. Wagen. Die Sachen wurden, die Dramen oder Theaterstücke wurden auf Wagen aufgeführt und das Publikum hatte die Möglichkeit einzugreifen, was natürlich auch auf der Hand lag. Die Leute waren nicht sonderlich gebildet. Sie wollten, dass das Stück so in ihre Richtung geht und hatten eben nicht den entsprechenden Respekt vor denen, die da aufführten. Und so entspannen sich oft spannende Stücke aus einer reinen Improvisation zwischen den Darstellern und dem Publikum. Aus dieser Zusammenarbeit eben. An dieses Phänomen bin ich erinnert worden vor wenigen Tagen, als ich eine sechsköpfige Berliner Hip-Hop-Crew live bei ihrem allerersten Auftritt beobachten konnte. Der fand im Kölner Club Stadtgarten statt und Hintergrund der ganzen Geschichte war das neue, insgesamt zweite Album der X-Berg Dirty Six Crew aus Kreuzberg. Dieses zweite Album heißt Die Reime der anderen. Sechs Leute standen auf der Bühne, darunter der Rapper Il Till, DJ Opferrille, dazu ein Moderator, der während der Stücke mitmachte, dann am Ende der Tracks zur Seite ging und das gerade Gehörte moderierte. So nach dem Motto, war ja gar nicht schlecht, was ihr da gemacht habt, wie geht's denn jetzt weiter? Irgendwelche merkwürdigen Dialoge da inszenierte, um sich dann wieder in die Crew einzureihen und weiterzumachen. Allein das fand ich schon super, aber auch die Musik aus losen Nintendo-Sounds, Acid-Bässen, aus Jump-Up-Hip-Hop-Tracks und aus sehr sprunghaften Lyrics, wir werden das gleich hören, war allemal wert, da gehört zu werden. Und das ist ein großartiges Album, aus meiner Sicht so etwas wie Licht am Ende des Deutschrap-Tunnels. Die Reime der anderen, Vorhang auf für die X-Berg Dirty Six Crew. Reingestiefelt wie der Teufelsgeiger. Nerv mich jetzt bitte einfach nicht mit deinem Feingeschleife. Der Beat ist zwar alt, aber gut genug, hör doch wie's flutscht. Ich hab jetzt keine Lust auf penibles Produktionsgestrunze, weil ich auf Touren komm wie ne brennende Dynamitstangenlunte. Mein Achillesferse in dein Übungsheft tunke. Aus der City vernehm ich zweifelhaftes Reim rumgeunke. Mensch, Junge, willst du jetzt wirklich mit Bohlen rumschunkeln? Mit dem Päckchen unterm Arm von unserem Lieblingsbeatbäcker. Nenn uns Rosinen, Ausstecher oder Rauspicker. Beim Rappen haben wir grundsätzlich eine Hand im Schlüpfer. Wir kommen beseelt, getrieben von unseren Hitzeschüben. Wenn wir wie Instinktiere den Markt wird nach oben delegieren. Wir müssen berufsmäßig ständig übererregieren. Der Beat erinnert mich irgendwie an Frühlingsfieber. Das MySpace-Gratis-Lied? Nur einfacher zu singen, ja. Wenn ich mir andere Seiten aufspann, wenn ich jetzt einfach mal wie Paganini komm, meine Stativari-Seiten fixier. Ich bin Il Till, der Junge mit der Fiedel. Weil ich mir andere Seiten aufspann, was soll ich denn machen, wenn die Leute ständig sagen, ich will bald liquide wie die Queen. Hab einfach keinen Bock mehr auf so'n wenige Fitze, auf Subvention Noise oder so'n Breakbeat-Geschnitzel. Ich kann reich werden mit Sachen, die ich auf dem Klo kritzel oder auch hier so sitze oder beim Blumengießen. Junge, ich weiß ja nicht, aber du guckst so verdrießlich. Und wenn ich schließlich sagen kann, das Leben genieß ich. Der Himmel strahlt biblisch, der Kranich zwitschert lieblich. Ich hab einen neuen Plan, nämlich ich verlieb mich. Ja, auf ein neues wie der Räuber Hotzenplotz. Und du merkst schon, ich hab heute wieder nur das eine im Kopf. Also nimm's mir nicht übel, wenn ich so territorial reinklopf. Ich brauch halt einfach mal so einen kleinen Boxenstopp. Im Kühlschrank hab ich ein Ei, 19 Cent auf der Bank. Und Karamellriesen machen auf Dauer auch nicht satt. Wenn ich jetzt turbomäßig gehe in mein neues Leben, wie ihr alle wisst, haben wir zwei von denen. Wenn ich mir andere Seiten aufspann, wenn ich jetzt einfach mal wie Paganini komm, meine Stativari-Seiten fixier. Ich bin Il Till, der Junge mit der Fiedel. Weil ich mir andere Seiten aufspann, was soll ich denn machen, wenn die Leute ständig sagen, ich will der Herr der Bienen. Wir sind isolierte, trotzige, rauchende Rapper. Was sollen wir uns lang erklären wie die ganzen Spickzettler? Wie Paschas dirigieren wir den Gondelchauffierer? Geleitete Navigierigkeit wie Weltkontrollierer. Ich putz die Fäden auf in mein Repozedre. Die Dirty Six Soko wie Schuko Stecker. Selbst unser Sampler ist von Black und Decker. Ja, wie Knochenblut, mein Master, mein Mentor. Ja, wenn ich manchmal auch einfach so drauf lostrete, mich steroidenmäßig in Autoreifen verbeiße, wie die Mama Tee, Aspirin plus 10, in meine Wut auf andere Rapper reinsteige. Ich will in Berlin die süßen Mango-Zigaretten auch einfach mal ganz normal am Kiosk stehen, muss mich nicht schämen. Ich komm mit Leder, Bläser, Jacke, aber mit toten Schädeln verziert. Ja, ich dachte ja, wir machen jetzt auch langsam mal Schluss. Aber dann dreh ich noch ne Runde wie ein Weltraumkutscher. Streng wie Horst Rappert oder auch ein Buck Rogers. Igel mich hier rein in meinen Wohlfühlklamotten. Zum Balzen verdammt wie Endorphinsprott. Ja, wie Corpus Electi, wie Tilicidrin. Feinstens abgeschmeckt in deiner Ovomaltine. Ja, für dein Fischbrötchen oder Kamelzehenfetisch. Wenn ich mir andere Seiten aufspann, wenn ich jetzt einfach mal wie Paganini komm, meine Stradivari-Seiten fixier, ich bin Il Till, der Junge mit der Fiedel. Weil ich mir andere Seiten aufspann, was soll ich denn machen, wenn die Leute ständig sagen, ich will Il Till. Das indoktrinierte Kind. Das Urteil von mir, dem Richter? Weil weißstehende Gewässer stinken nun mal. Sie ziehen Mücken an wie Ibiza, Lorette Malaria. Gute Laune. Das Musik machen, um sich den Kopf einzuschlagen, hätte ich dann auch nochmal einzuklagen. Was? Aber wir wollen nicht kritteln auf unserer krassen Konstante. Auch wenn wir einfach Zaubertrank getankt haben. Für deine Kooperation und Reportage, Antonia, will ich dir hiermit nochmal ausdrücklich gedankt haben. Danke. Das war Il Till mit seinem Beitrag Der Teufelsgeiger, eingereicht am 18. Juni 2008. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn es wieder heißt Neues vom Kiemenmann. So we meet again after several years, several years. A separation, moving on, moving around. They will spend this time chasing the other's tail. Sing, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa. I can now belong to you. Oh, whoa, oh, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa. I can now belong to you. Winter and spring, summer and fall, you're the wind surfer crossing the ocean on the boat behind. Skiffle and rag, shuffle and wall, you're the up tiptoe. The chorus line. Say, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. I can never belong to you. Wunderschön. Die X-Berg Dirty Six Crew aus Berlin. Kreuzberg mit ihrem Album Die Reime der Anderen. Und direkt hinterher die Kings of Convenience, die mit Boat Behind ihr neues Album ankündigen, das, wenn ich das richtig behalten habe, im Oktober kommen soll. Es gibt eine neue Form von instrumentaler, abstrakter Hip-Hop, Downbeat, Musik, die ich mich bemühe, seit einiger Zeit hier immer mal unterzubringen, mal mehr, mal weniger. Die Takte geraten bisweilen völlig aus den Fugen. Man hat das Gefühl, dass unterschiedliche musikalische Motive in völlig unterschiedlichen Tempi angeordnet werden. Es entsteht ein sehr windschiefes Bild, oft von Polyrhythmik. Glitchhop, das sind alles die Schlagwörter, die ich hier bei Zeiten auch schon mal genannt habe. Ein Zentrum dieser Szene ist Glasgow in Schottland. Dorthin wird uns der Weg in den nächsten Minuten mehrfach führen. Einmal hören wir zunächst mal Hudson Mohawk mit seinem Beitrag von der Marianne Hobbs Compilation Wild Angels, die ich zuletzt ja auch schon vorgestellt habe. Im weiteren Verlauf begegnen wir dann einem anderen Mann, der in Glasgow geradezu kultig verehrt wird und nicht nur dort. Sein Name ist Rusty. Hier zunächst Hudson Mohawk mit Spotted. Thank you. gerade gehört Zombie, einen Track aus seiner neuen Track-EP One Foot Ahead of the Other. Dieser Track, finde ich, ist unschlagbar. Er stammt von Mike Slott, gebürtig aus Dublin, mittlerweile in Harlem, New York, wohnhaft. Mike Slott boxt in. 1 Live 4, ganz kurz, Ladies and Gentlemen, die Tracks sind kurz, deshalb hier nur mal die Namen. Wir hörten Mike Slott eben von mir angekündigt, dann vorgreifend auf das neue Hudson Mohawk Album Butter, das im Oktober erscheint, einen Track daraus und hier einmal mehr die zu wunderschönem Schwindel führenden Synthesizer Arpeggios, dargeboten von Silky, der auch sowas durchaus innerhalb seiner Palette des neuen Albums führt. City Limits Volume 1 ist das Album von Silky, ich habe es eben schon mal vorgestellt, hier mit einem weiteren Titel Purple Love. Im Hintergrund hören wir einen hochinteressanten Amerikaner. Er nennt sich Monopoly, wie das uns allen vermutlich bekannte Spiel, nur mit einem Schrägstrich zwischen Mono und zwischen Poly. Hier ist Distant Form von Monopoly aus Kalifornien. 1Live4, diese Typen wollen uns schocken, deshalb die eben gehörten Luftlöcher. Das ist alles Absicht. Paul White ist ein Name, den man sich durchaus merken kann, denn das, was ich von ihm kenne, finde ich ausgesprochen interessant. Hier als Remixer auf dem Marianne Hobbs Sampler Wild Angels. Wir hören ihn aber auch in Zusammenarbeit mit Bullion im kommenden Track hier. Das ist Rude Effort. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich will den Break hier, was meine Worte betrifft, nicht zu groß werden lassen. Wir haben gerade den in An- und Abführung König dieser ganzen Bewegung gehört. Er kommt aus Glasgow, sein Name ist Rusty. Und es zeichnet ihn unter anderem aus, dass er in den letzten Jahren eigentlich gar nicht viel veröffentlicht hat. Aber wenn, dann gehen viele Leute steil. Und das betrifft auch seine soeben erschienene neue EP Bad Science, aus der ich mal einen Titel gespielt habe, nämlich den Titeltrack. Es gibt auch weitere Titel auf dieser EP von Rusty. Einen möchte ich gerne noch spielen. Zuvor lasst mich sagen, dass ich vor Rusty einen Typen gespielt habe, den wir vorher schon sehr laid back gehört haben und der hier sehr uplifting, fast schon elektromäßig kaputt daherkam, nämlich erneut der Amerikaner Monopoly, der gerade auch eine neue 12er veröffentlicht hat, The George Machine heißt die. Daraus habe ich eben Beatles Bitch gespielt. Jetzt zurück zu diesem Rusty aus Glasgow, dessen Einflüsse nicht alleine aus neuerer britischer Clubmusik stammen, Dubstep und, sondern der auch ein sehr, sehr gutes Händchen für amerikanischen Hip-Hop hat, insbesondere Spielarten wie Crunk oder die Bay Area-Variante Hi-Fi, die in seinen Tracks immer schwer zum Tragen kommt, zumindest in dem Titel Tar, den ich jetzt spielen möchte und der für mich so ein bisschen die Vorlage sein soll, einen, sagen wir mal, eine Lokomotive dieser sogenannten Hi-Fi-Musik aus der San Francisco-Gegend gleich mal zu spielen. Dann gehen wir zurück ins Jahr 1994. Da nämlich beginnen meines Wissens schon die Anfänge dieser Musik und treffen gleich auf E40. Zunächst hier aber Rusty mit Tar, dem Titel aus seiner Bad Science EP. Shout out, wet on a motherfucker to come and give me with a motherfucker like me get hit back. Get some spit back. Tag a motherfucker hella quickly with a 20 gauge, roller killer, half badass ass, first no remorse, the tank, Valentine's Day massacre, trying to get a partner dude in the books, you see, the sailor, they played us, he hate us, bitch made us, fade us, delayed us, disobeyed us, hiatus, underrated us, underpaid us, trying to spray us, engrave us, in his arm, wonder if it's good or bad, trying to figure out, trying to find out, maybe that's why everybody walking around here with their lips poked out, surfing Rick me, lemon hands and grout, coming hook me, hook me, nine dealer classrooms, and a counterfeit dope out, standard of grace, macadamia nut, she's rocking, so go rebate, refund, fuck them and feed them, refund, money back guarantee my ass, this is the future, that was the past, square, ain't nothing about this game, we players, giggle and smoke weed, but you giggle, laugh and smile, and set your ass up, executioners out to the back of the head, is it dead, got course bread, his lead, liquid body crap, leaking brains in this lap, sleeping 99, nigga, 99, nigga, Karen, he will fight for the hoop, mass misses, and he drives. Working in the double OGs and YGs, ready to put down a homicide. 45, go firearms, Remington 16, gay shotguns. Doing ultra like defensive revolvers, AR-15s, and Tommy guns ready to run up this bumper. Actually, all I need is a driver and a shooter with a Ruger chicken. See the definition of the element of surprises when a nigga least expect it. Retrospectic, it gets hectic, mind-sectic. See, probably would have been able to prevent it if he would have saw it coming, but he didn't. So he didn't, nigga should have never went against the grace. So that's a perfect example of the kind of shit that can happen to a motherfucker when he owe too much to the game. And when a sucker owe too much to the game, that ain't why. See, I got guys. Somebody dies. Surprise. The elements of that picture. Surprise. The elements of that picture. Surprise, you got a bullet in your prison. Surprise. The elements of that picture. Surprise, you got a bullet in your prison. Surprise. I'm talking about this. See, they hit to his like a phone, die down for about a minute or two and make it look like we a bunch of cunts. Wait for them bitches to get off the tour with some more other crew and then hit all they spots at once. Do what we came to do, they going about our business with no delay. Let's just get up and hit the freeway. Wait until I be late, I'll be back the next day and do the same thing all over and over again for something like about a week and a half straight. Week and a half straight. Duplicate the instant replay. I hate it. Y'all hate no players like me in the GLICK. See what a sucker don't know is what a sucker can't see. What a sucker can't see is what a sucker don't know. Finger on the chrome. My finger on the chrome. With my war face on. War face on. The window yelling, that bitch, that bitch, that bitch, that bitch, that bitch, that surprise. The element of that bitch, that bitch, that bitch, that surprise. The element of that bitch. Surprise, nigga! Surprise, you got a bullet in your crib. Surprise, you got a bullet in your crib. Surprise, nigga! How was this pride? Niggas better duck. Eins Live 4, E40 aus dem Jahr 1994 mit seinem Album The Element of Surprise, daraus der Titeltrack, der im Übrigen auch auf einem Sample von Ice Cube basiert, nämlich von dessen Debüt-Solo-Album America's Most Wanted aus dem Jahr 1990. Insofern wird uns das hier als Vorlage einfach mal vorgegeben. Don't try to apprehend him. I got it going on. A nigga that's living in the city of the criminal zone. One time can't keep the law in order, cause everybody's going crazy for a quarter. You tuned in to the number one crew in the area. The way I'm talking, I'm scaring you, I'm daring you to raise hell and bell and brag and sack, but be down for your flag. Cause if you wins or you ain't a gang banger, keep one in the chamber, cause you'll get them things put on your son. Ice Cube has got the 411. Motherfuckers, you don't motherfuckers. I'm liable to bust a cap, cause it's all about survival or the fit. I'm a menace, crook. I did so much dirt, I need to be in the Guinness book. From the shit I took from people, I reap on your best big jet. Back to the criminal set. I leave clue after clue, but they can't catch me yet, cause I'm slick and slippery. They can't get with me. Cops ain't shit to me. I can't dig a pig, so I drop the dogs and sweat them like sweat hogs. They get mad, mad, cause I'm a nigga that's born America's most wanted. What the fuck you sweat me for, Mr. Officer, man? You said a motherfucking hamburger stand got broken in. Do I look hungry, motherfucker? We got ways to make it, Lou. Suck it. Hey, yo, here's what the poster read. Ice Cube is wanted dead. That's all it said. I put head to bed to fed the scene with all the green hit shots and sirens. When I feed first, they yo rings. Now they mom rings. So give it up, punk, then I jest. Put another jack in progress. It's the American way. Cause I'm the G-A-N-G-S-T-A. Ice Cube, a motherfucking klepto. They try to catch the early bird, but they slept so. Who gets the worm? And if I'm caught in a trap, you know I'ma beat the rap with a payoff. Cop got a layoff. FBI on my dick, stay off. I'm not a rebel or a renegade on a crest. I'm a nigga with an S on the chest. I'll get the grip tonight, cause I'ma rip tonight, cause I'm scaring you. I'm wanted by Mary. Cause I would love to see you, nigga. See ya. Last Sunday, you watched your profile. Hey, yo, Q, man, they on your ass. Word, but who the fuck is Herb? It's time to take a trip to the suburbs. Let them see a nigga invasion. Point blank, on a Caucasian. Cock the hammer, then crack no smile. Take me to your house, pal. Got to the house, my pocket got fat. See, crack the safe, got the money and the jewelry. 3 weeks later, I'm at the PAD. Had a little fly ass bitch with me. Sitting in the den, yo, it couldn't be. What up, G? Saw my face on TV, damn. I didn't know I lucked out, struck out. I gotta get the funk out. Pack my bags and try to hit the dope win. Ice Cube im Jahr 1990, der Titeltrack seines damaligen Albums America's Most Wanted. 1990, das war ungefähr die Zeit, in der auch im Ruhrgebiet die dort schon vorherrschende Hip-Hop-Kultur so etwas wie eine musikalische Flanke bekam, insbesondere durch die Dortmunder Formation Too Strong, die bis zum heutigen Tage nicht tot zu kriegen ist. Und das darf man wörtlich nehmen, denn auf einen der Rapper, den Langen, wurde vor wenigen Jahren ja ein fast tödlich verlaufendes eine Messerattacke verübt, die er Gott sei Dank überlebt hat. Im nächsten Monat erscheint das neue Album von Too Strong. Vorab beschäftigen sie sich unter anderem in einer Vorauskopplung mit einem Berufsstand, der insbesondere in Dortmund in den letzten Tagen mächtig in Atem gehalten wurde. Wir hören mal Too Strong hier. Thank you. Okay, dieses Wortspiel, oh nein, oder doch, wer über die vorhergehenden Tracks noch nicht ins Koma gefallen ist, den könnte es ja jetzt erwischen, aber nein, das kann man so eigentlich nicht sagen. Tatsache ist, wir hören das Kölner Duo Koma mit dem Titeltrack der kommenden EP Crystal. Hier sind Koma. 1 Live 4. Ich bleibe auch mit dieser Musik im Sektor. Nachdem wir eben das Kölner Duo Koma gehört haben, ist das hier im Hintergrund die Westpark Unit aus Dortmund. Die besteht aus Ingo Sänger, der übrigens in den 90er Jahren sich auch sehr viel mit Hip-Hop beschäftigt hat, ein ganz exquisiter Kenner ist und wie Herb LF, sein Partner, durch sehr, sehr viele verschiedene musikalische Styles gegangen ist. Beide zusammen fabrizieren exquisite House-Tracks. Westpark Unit, ich habe nach dem Juicy Beats Festival aus dieser Platte schon mal was gespielt, aber jetzt erst kommt sie raus. More Forever, eine 4-Track-12er und daraus hier der Titel 45. Punch Drunk Records, Bristol, 2009. Promotional use only. Punch Drunk Records, Bristol, 2009. Promotional use only. Ganz kurz, 1 Live 4. Wir haben gerade gehört, Rob Smith aus Bristol mit einem Album, das als Kollektion seiner jüngeren Singles bzw. 12ers Maxis daherkommen wird. Deshalb die overvoicede Stimme hier und da, die darauf hinweist, dieses Album kommt noch. Aber ich finde insbesondere den titellosen Track, also ich habe ihn nicht als Titel namentlich vorliegen, gerade gespielt, wunderschön. Und wir kommen gleich im Übrigen auch nach Bristol zurück. Auf Punch Drunk wird dieses RSD-Album erscheinen und Punch Drunk Labelmacher Perverlist kommt gleich ins Spiel. Hier ein erneuter Besuch des Silky-Albums. Planet X heißt der Titel, auf dem City Limits Volume 1 Album erschienen. We'll be right back. fuck your kid or the flutter in your heart that the doctor keeps hid. Well, some things they never get clean. Some things they never get clean. Some things will never be clean. They unlock the machine. They unlock the machine. They go. Like a black payphone in the parking lot in the summertime. It makes it so hot. It burns your hand. It broils the dermis. When you put it to your ear, it turns your head to a thermos. And that thing never gets clean. Some things they'll never get clean. Some things will never be clean. Some things will never be clean. Wir sind hier bei 1 Live 4. Lasst mich ganz kurz vielleicht ein bisschen sagen zu den Tracks, die wir zuletzt gehört haben. Ich war zum insgesamt dritten Mal in dieser Nacht in das wirklich wunderschöne und anmutige Album von Silky gedriftet. City Limits Volume 1. Und daraus habe ich Planet X gespielt. Als der Trip von diesem Planeten oder zu diesem Planeten hin beendet war, kam ein gerader Beat ins Spiel, wunderschön verziert mit einer gesampelten Akustikgitarre, und auch die Stimme selber kam von dem Produzenten, der sich Philo Gress nennt und in der jüngeren Vergangenheit wohl offensichtlich schon ein, zwei Zwölfer veröffentlicht hat, die ihm sehr viel Respekt auch über die Niederlande hinaus, wo er lebt, verschafft haben. Die sind leider an mir vorbeigegangen, aber diese neue Zwölfer, die ich eben gespielt habe, wie die erscheint in Kürze auf dem Kölner Ware Label. Bin heilfroh, dass ich die bekommen habe. Und habe dann einfach mal weitergemacht mit einem Track, bei dem sich die Gitarre auch, wie ich finde, wirklich genial, so windschief aus den entsprechenden Harmonien immer herauslehnt. Das kann auf dem Rocksektor, glaube ich, kaum einer so gut und so treffsicher wie Howie Gelb. Ich muss ehrlich sagen, ich bewundere den Typen. Der wird ja auch jedes Jahr älter. Aber so ein richtig souveränes Alterswerk, was heißt schon souverän, so ein Alterswerk, wo man sagen könnte, jetzt wird er langsam müde oder wie auch immer, das will ihm nicht gelingen, das ist alles noch so frisch und spannend. Und auf seinem neuen Album Provisions, wir haben das gerade gehört, driftet er in geradezu Trip-Hop-artige Gefilde. Wenn man nicht genau hinhört, könnte man glauben, da habe Tricky gespielt, aber bei ihm wirkt das nicht abgekupfert, sondern das sind so spielerisch flüchtige Skizzen, die Howie Gelb mal in sowas hineinführen. Pitch and Sway ist ein Track aus dem neuen Giant Sand Album Provisions. Ich hatte eben mal so beiläufig angekündigt, dass wir noch den Labelmacher von Punch Drunk Records, heute Perverlist, auch antreffen werden. Ich will mich langsam hier mal auf den Weg machen, das zu bewerkstelligen. Wir hören hier zunächst einen Typen aus Großbritannien, der heißt Short Stuff. Progression ist sein neuer Track, soeben erschienen als 12-Inch-Vinyl. Finde ich auch sehr schön, schwer zu bestimmen, was das stilistisch sein soll. Es ist auf jeden Fall ein Titel, der, glaube ich, die Bahn ganz gut bereitet für Perverlist, den wir gleich hören werden. Short Stuff hier mit Progression.

1-3-4, Ladies and Gentlemen, kurz vor Schluss. Wir haben zuletzt Musik gehört von Short Stuff Progression. Dann kam Perverlist aus Bristol vom Punch Drunk Label mit The Grind. Und das hier im Hintergrund ist Fernie mit This Is Real, einer von insgesamt vier Tracks aus der Quality Not Quantity Volume 1 Doppel-Vinyl. Platte, die auf dem Doc Scott Label 31 Records erschienen ist. Dreimal Tracks, wenn man so will, mit schön hochklingendem Oberbau, Überbau. Mein Name ist Klaus Vier. Ich bedanke mich bei dir, bei euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Bleibt gesund und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann hier gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Bis dahin, ciao, ciao, alles Gute.